mittags ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor.